Die Bienenkönige, ein Science-Fiction-Hörspiel von Elfriede Jelinek. Regie Hartmut Kirstel. Wir sind eines Tages heraufgestiegen. Wir waren nicht immer oben. Man sagt, die Oberfläche wäre früher anders gewesen. Anders. In Geruch, Farbe, Form und Geschmack. Wir selbst wissen nur, wie die Oberfläche jetzt aussieht. Wir kennen keine andere. Ich muss erklären, wie es gekommen ist. Es wird keine Erklärung, sondern eine Erzählung werden. Es wird die Wahrheit sein. Die Wahrheit umfasst Dinge, die wir nicht vom Ansehen her kennen, weil sie vor unserer Geburt stattgefunden haben. Wir haben die Aufzeichnungen der früheren Könige dafür zur Hilfe genommen. Die früheren Könige waren, so viel wir wissen, sehr an der wahrheitsgemäßen Aufzeichnung von Ereignissen interessiert. Ja, man sagt, die wissenschaftliche Wahrheit wäre ihnen das Wichtigste überhaupt gewesen. Wir, die wir unter ihnen gelebt haben, sind ihnen das Unwichtigste gewesen. Was ihre Aufzeichnungen also betrifft, können wir ihnen trauen. Sie haben es natürlich nicht zu unserem, sondern zu ihrem Besten aufgeschrieben. Was die Wahrheit jedoch betrifft, zählt es nicht, ob sie zu irgendjemandes Besten aufgezeichnet wird, sondern dass sie wahr ist. Sie hören hier also die Wahrheit. Die Wahrheit beginnt einige Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung. Einen Beginn übrigens, den ich noch selber miterlebt habe. Den Beginn der Wahrheit habe ich nicht selber erlebt. In die Wahrheit habe ich erst später eingegriffen. Es waren damals offenbar 35 Milliarden Menschen hier. Die herkömmlichen Methoden der Energiegewinnung konnten mit dem gewaltig angestiegenen Energiebedarf nicht Schritt halten. Teils, weil aus Rohstoffmangel viele Grundstoffe mit erheblichem Aufwand an thermischer oder elektrischer Energie erzeugt werden mussten. Teils, weil die Nahrungsmittelversorgung, die längst nicht mehr mit den herkömmlichen agrartechnischen Mitteln bewältigt werden konnte, mehr und mehr auf energieintensive Syntheseverfahren ausweichen musste. Um also mit diesem gigantisch angeschwollenen Energiebedarf Schritt halten zu können, sah man sich gezwungen, auf ein Verfahren auszuweichen, das auf dem einige Jahre vorher entdeckten Miller-Effekt beruhte. Er ermöglichte es, über die Materie-Antimaterie-Konversion elektrische Energie der benötigten Menge zu erzeugen. Ein nicht restlos geklärtes Problem, dieses Verfahrens allerdings damals als Millersches Stauphänomen bezeichnet, gab Anlass zu zahlreichen Diskussionen in Wissenschaftlerkreisen. Man konnte die Möglichkeit, dass plötzlich riesige Energiemengen unkontrolliert frei werden könnten, nicht restlos ausschalten. Es war trotzdem absolut notwendig, dieses technologisch noch nicht restlos ausgereifte Verfahren anzuwenden. In einer beispiellosen wirtschaftlichen und technischen Anstrengung sämtlicher damaliger Staaten der Erde gelang es, innerhalb von 20 Jahren in der Arktis eine zentrale Energieversorgung einzurichten, die aus drei voneinander unabhängigen Miller-Reaktoren bestand. Am magnetischen Nordpol deshalb, um das Stauphänomen auszuschließen. Die Haltefelder in den Reaktoren mussten schließlich stabil bleiben. Die außerordentlich umfangreichen Überwachungs- und Energieverteilungsanlagen waren in einer 200-geschossigen unterirdischen Anlage, die sich im Sicherheitsabstand von 100 Kilometer Luftlinie von den Reaktoren entfernt befand, untergebracht. Die hochkomplexen Datenverarbeitungsanlagen befanden sich in den untersten Stockwerken. Zur Wartung und Überwachung war ein Team von 250 Technikern, Wartungspersonal und medizinischen Betreuern eingesetzt. Ihre Wohnräume und ihre Familien befanden sich einige Stockwerke darüber, der Erdoberfläche näher. So hat es angefangen. Bring das deiner Mami, mein Schatz. Das ist eine schöne Kunst. Es ist in sich differenziert und bildet doch zusammen ein großes Ganzes. Ist das nicht hochkünstlerisch? Dass Mozart in derart kurzer Zeit hintereinander die große G-Moll-Sinfonie, die Arthur- und die Jupiter-Sinfonie geschrieben hat, können wir zwar verstehen, begreifen können wir es jedoch nicht. Wir stehen fassungslos davor. Meinst du nicht, Abra, dass das heitere Leben, das Beethoven zu dieser Phase seines schöpferischen Wirkens führte, maßgeblich an dem heiteren Gestalten an seiner pastoralen Sinfonie beteiligt war? Sicher. Das gleiche gilt wohl für Brahms und Mozarts Zuschlag. Vielleicht sind die kulturellen Schätze, die wir geerbt haben und nun verwalten, der Nachwelt zuliebe, jene Schätze, die wir aus der alten Zeit gehoben haben, hebenswerter als die technischen Schätze. Tja, vielleicht überlebt Kultur die Unkultur. Mozart und Beethoven, die sogenannten Heroen, werden bleiben, selbst wenn wir schwache kleine Menschlein vergehen. Bring das deiner Mami, mein Herzchen. Ist Gustav Mahler beispielsweise, der doch in einer Epoche der gleichzeitig höchsten Höhe, gleichzeitig aber auch des beginnenden kulturellen Verfalls seinen unsterblichen Orchesterwerk und Lieder schuf, nicht ein Symbol für die Nichtigkeit menschlichen Strebens schlechthin? Ich glaube doch. Ist nicht menschliches Schaffen nichtig, Gustav Mahler jedoch nicht nichtig? Ich glaube doch. Er bleibt bestehen. Die angebrochene neue Zeit brach mit ihm ganz herauf. Er ist das begnadete Schlechtchen. Bring das deiner Mami, mein Schatz. Hier hast du etwas Milch für dein Kätzchen, mein Schatz. Es hat sicher Durst. Ist Gustav Mahler nicht so sehr ein Wender als ein Überwinder? Er war gleichzeitig ein Vollender wie ein Überwinder. In seiner Person ließ er die Romantik hinter sich, um sich der aufbrechenden Neuzeit zu widmen. Die Neuzeit brach aus und spie ihn von sich. Das hast du hässlich formuliert, Edna. Man kann es schöner formulieren. Verzeih. Ich wollte sagen, Gustav Mahler entstieg dem aufbrechenden Jahrhundert wie eine Fackel gleich. Wie eine Fackel oder einer Fackel gleich. Du hast recht. Meine letzte Schwangerschaft hat mich manche Worte vergessen lassen, von denen ich einst hoffte, sie wären unvergessen. Der Wecker, der Überwinder. Die neue Zeit kam und mit ihr ein anderer Wind namens Gustav Mahler. Nein, nein, du meinst, ein völlig neuer Wind wehte in seiner Musik. Ein rauer, Bring das deiner Mami, mein Schatz. Da wir uns bereits in einer Epoche des Friedens befinden, können wir nicht mehr sagen, dass wir einer Epoche des Friedens entgegengehen. Damals hat sie die Tatsache, dass sie bald nichts mehr zu trinken, zu fressen und zu atmen haben, friedlich gemacht. Friedlich wie Säuglinge. Und genauso gierig. Sie wissen jetzt, das Wichtigste, das sie haben, sind wir, die wir die Technologie beherrschen. Was eine Verpflichtung für uns ist, Menschlichkeit mit wissenschaftlicher Akribie zu einem Brei zu verbinden und zu vermengen. Wir müssen nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Menschen größer als andere sein. Die Wissenschaft ist das Fundament. Die Menschlichkeit gibt den Adel dazu. Ein guter Physiker, der kein guter Mensch ist, ist nichts. Tagsüber tun wir der ganzen Menschheit viel Gutes. Indem wir das Energieproblem lösen. Nachts übertun wir unseren Frauen viel Gutes. Sonst wären wir nicht die Männer, die wir sind. Wir sind jedoch die Männer, die wir sind. Gestern habe ich ein hölzernes Pferd für meinen Sohn geschnitzt. Man sieht dir nur deine Wissenschaftlerqualitäten von außen an. Nicht aber deine Vaterqualitäten. Einiges ist bei mir an der Oberfläche, mein technologisches Wissen zum Beispiel. Anderes wieder ist unter der Oberfläche verborgen, die Liebe zu meiner Familie etwa. Auch ich besitze diese Liebe. Sie ist wie bei dir unter einer dicken Schicht von Daten und Zahlen verborgen. Deshalb jedoch nicht minder stark und rein. Es ist ein gutes Gefühl. Das Gefühl des Wissens im Kopf und das Gefühl der Liebe im Herzen. Es macht erst den ganzen Mann aus. Vielleicht ist unser Wissen gar nicht der beste Teil von uns. Vielleicht ist unser Gefühl zu unseren Frauen und Kindern der bessere Teil. Gerade weil es nicht zu uns Auge springt. Verdammt, was ist denn? Hier sind Werte aufgetreten, die kommen mir komisch vor. Wahrscheinlich ist das Messgerät kaputt. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Könnte nicht vielleicht doch die Menschlichkeit in unserer hochtechnisierten Gesellschaft zu kurz kommen? Alles, was wir dazu tun können, dass die Menschlichkeit nicht zu kurz kommt, müssen wir tun. Wo anfangen? Bei unseren Familien? Ja. Wer schlecht zu seiner Familie ist, ist vielleicht auch schlecht zur Gesamtgesellschaft. Bei kleinen Dingen fängt es an, bei großen hört es auf. Die Humanität, die in Gefahr ist, auszusterben, darf nicht aussterben. Dazu gilt es beizutragen. Das Messgerät ist in Ordnung. Die Werte aber sind in Unordnung. Schön, ich sehe es mir an. Tatsächlich. Merkwürdig, hier auf Monitor B, die Daten. Sieh dir das an. Verdammt. Das Haltefeld von Brutus wirkt instabil. Die Werte schwanken um einige Kilo Gauss. Um wie viel? Mindestens 2,5 Kilo Gauss in den letzten 10 Minuten. Ja, lassen Sie die Feldüberwachungseinheit einen Eigentest machen. Inzwischen wollen wir unseren Erfahrungsaustausch, der über technische Daten und Messungen hinausgeht, ins Transzendente gewissermaßen fortsetzen. Vielleicht ist dies wichtiger als die Daten selbst. Wenn wir an diese wahnsinnige geballte Kraft über unseren Köpfen denken, könnte es uns da nicht unwillkürlich in den Sinn kommen, es wirke weit darüber eine Kraft, die noch mächtiger sein könnte. Deine Gedanken bewegen sich mit unglaublicher Kühnheit und noch unglaublicherer Geschwindigkeit. Es muss etwas Hohes dort droben geben. Ja? Wertüberwachungseinheit, okay. Werte schwanken tatsächlich. Kaum spricht man einmal über Höheres, wird man schon wieder ins Niedrigere zurückgeholt. Verdammt, seht euch das an. Hier Hauptüberwachungseinheit Brutus. Alarm. Toleranzbereich der Haltefeldstärken überschritten. Lineare Progression der Feldstärke 15 Gauss pro Sekunde. Ursache der Feldänderung kann nicht auf verfügbare Messwerte zurückgeführt werden. Die Sicherheitsgrenze von 1.298 Megagauss wird bei weiterer linearer Progression in 12 Minuten 23 Sekunden erreicht. Verdammte Scheiße. Wir müssen abstellen. Abstellen! Sofort abstellen! Die Hauptüberwachungseinheit. Sofort! Alarm Stufe 2. Geometrische Progression. Voraussichtliches Erreichen der Sicherheitsgrenze ändert sich auf 1 Minute 35 Sekunden. Komm mal hier. Ja. Deine Minka hat Durst. Katze hat Durst. Hm? Gib ihr mal zu trinken. Ja. Oh, sie trinkt ja gar nicht. Hat sie keinen Durst? Nee. Das hat sie dich gekratzt. Hast du ihr weh getan? Ja. Ja. Komm, trink du jetzt deine Milch. Trink deine Milch jetzt. Ich bin nicht durst. Ich bin der Ansicht, dass vor dem Genius Maler viele andere Geniusse schweigen müssen, die zu Malers Lebzeiten noch ganz laut gesprochen haben. Manchmal sogar allzu laut. Ich denke da an seine Spötter und Neider. Ich wieder. Trink deine Milch, Liebling. Es gibt noch was hinterher da rein. Mozart und Beethoven, ja sogar Bach, würden ihn heute gewiss in den Reigen der Tonschöpfer aufnehmen. Vielleicht haben sie dies sogar schon getan. Hör diese Kantilene, die sich mit ihrer Kantilenschwester zu zwei Kantilenen verbindet. Komm, trink deine Milch. Trink deine Milch. Komm, trink deine Milch. Mir ist, als hätte ich dieses Lied noch nie mit solcher Andacht vernehmen können, wie gerade heute. Vielleicht habe ich endlich die innere Reife gewonnen, die für die Aufnahme der inneren Reife dieser Musik nötig ist. Die letzte Geburt hat dich sicher reifen lassen. Ja, doch. Nun entsteht ein sogenannter Tondom aus vielen Tönen zusammen. Ich höre es, obwohl ich das Kind einer nüchternen Zeit bin. Komm, trink deine Milch. Ach, ich muss trinken. Deine Milch wird ganz kalt, Schatz. Hier zentrale Hauptüberwachungsanlage. Eigenversorgung ist auf Notstromanlage umgestellt. Sämtliche Peripheriesensoren sind von der Einheit abgetrennt. Außenüberwachungseinheit ist nicht funktionsfähig. Hier zentrale Hauptüberwachungsanlage. Sämtliche Notsysteme aktiviert. Funktion ist einwandfrei. Das Unwahrscheinliche, nämlich die Katastrophe, war eingetreten. Man musste sich nun nicht mehr Sorgen um das Energieversorgungsprogramm für 35 Milliarden Energieversorgungsanwärter machen, sondern nur mehr Sorgen um das Energieversorgungsprogramm für einen relativ kleinen und exklusiven Personenkreis, von dem man allerdings noch nicht genau wusste, wie klein er tatsächlich war. Dafür allerdings hätte auch das Wasserkraftwerk eines mittleren Gebirgsbaches ausgereicht, was immer das sein mochte, und selbstverständlich, als es noch Gebirgsbäche gegeben hatte. Außer der gesamten Erdbevölkerung, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Oberfläche aufgehalten hatte, waren auch noch die Polkappen weggeschmolzen. Aber das wusste man noch nicht genau. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das war auch das kleinste Problem. Ein größeres Problem stellten einige einfache organische Verbindungen in den oberen Stockwerken dar. In der Form von Frauen und Kindern, von denen man erst in Erfahrung bringen musste, ob sie ihre Form hatten halten können oder nicht. Es hat erstens unsere Kollegen und Freunde an der Oberfläche getroffen. Unsere Kollegen von hier, die gerade auf Urlaub waren, sowie zweitens unsere Familien nahe der Oberfläche, aber noch darunter. Uns hat es nicht getroffen. Wir sind tief genug unten gewesen. Unsere hochentwickelte Art hat sich plötzlich auf einige wenige dezimiert. Wir, die wir übrig geblieben sind, tragen jedoch die gesamte Technologie in unseren Hirn mit uns herum. Es ist deshalb besser, dass, wenn überhaupt jemand überlebt, wir es sind, die überleben. Wir könnten nun in beschränktem Umfang neue Exemplare verfertigen, wenn die passenden weiblichen Wirtskörper dafür vorhanden sind. Wir könnten es den Wirtskörpern so bequem wie möglich machen. An der Oberfläche ist nichts mehr, was ich noch analysieren ließe. Was ich analysieren ließe, sind nur unsere Frauen und Kinder. Wir müssen hinauf zur Untersuchung der Frauen- und Kinderrelikte. Wir dürfen uns ihren ungeschützten Körpern nur mit geschützten solchen nähern. Zieh die Schutzanzüge an. Ich hoffe nur, dass unsere kleine medizinische Station dem Ansturm gewachsen sein wird. Es ist etwas anderes, ob man gesunde Männer betreut oder ungesunde, teilweise sogar aufgelöste Frauen. Muss nicht gleich an das Schlimmste denken. Man kann auch an das weniger Schlimme wie Verkrüpplung, Verblödung, Schock oder Platzwunden denken. Ich spüre in mir ein Anzeichen von Trauer. Es ist noch verfrüht, von den emotionellen Auswirkungen bei uns zu referieren. Vor einer detaillierten Schadensanalyse schon von Emotionen zu sprechen. Also, meine Herren. Man stieg also in die oberen Stockwerke hoch. Unten im medizinischen Versorgungszentrum bereiteten die Mediziner alles vor. Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren. Dieses Ereignis sollte erst in einem der folgenden Jahre stattfinden. Noch weiter war es von dem Zeitpunkt entfernt, da ich das Licht zum ersten Mal sehen sollte. Verletzungen ergeben sich in der Hauptsache auf schweren Brüchen. Hirnschaden dieses etwa 12-jährigen Jungen. Ich glaube, es ist dein Sohn, oder? Ja, Schädelbruch offen. Kein Zweifel, ist tot. Ja, meistens Schädelbruch. Hier wurde ein Brustkorb eingedrückt. Sie wollte sich offensichtlich über ihren Sohn werfen, um ihn mit etwas sehr Unvollkommenem ihrem eigenen Körper zu schützen. Hier ist die Stelle, wo die weiche Hirnschale eines Säuglings eingedrückt wurde. Schon der Druck einer Hand hätte ausgereicht. Schwerer Schock. Sonst scheint ihr aber nicht zu fehlen. Was er ihrem Verstand. Lass das Kind los. Es geht längst nicht mehr. Hier ist eine ganze Mädchengruppe unter die Hauptwand des Lastenaufzugs geraten. Sie haben offenbar Seilhüpfen gespielt. Anscheinend hat kein Kind die Katastrophe überlebt. Höhen und... Meine Frau ist mit meiner Tochter mitgestorben. Mitgehangen? Ja. Mitgefangen. Wir müssen bei den Überlebenden gleich mit den EEGs beginnen. Und die Schönheit? Ist es ein Schock? Oder ist es ein bleibender Hirnschaden? Ein inneres Gekacke. Mein kleines. Mein Käschen. Man transportierte die noch lebenden Frauen, die alle unter schwerem Schock standen, hinunter. Kinder waren keine übrig geblieben. Nachdem die Tests in der Medizinstation abgeschlossen waren, ergab sich folgende Gesamtbilanz. Von den 200 Frauen, die sich in den oberen Räumen befunden hatten, hatten 50 überlebt. Eine erstaunlich runde Summe. Eine Laune der Natur vermutlich. Wir überspringen nun einen Zeitraum von 2 Jahren, der angefüllt war mit fleißigem Schaffen und Heimwerken. Das Werk wurde von den männlichen Wissenschaftlern getan. Und die geschockten Frauen profitierten davon ohne wesentliche Emotionen. Die Männer hatten also die ganze Arbeit, die Frauen beileibe kein Vergnügen dabei. Unsere Geschichte handelt von den seltsamen Ereignissen in der unfrohen Frauenwelt von Terrana II, der von der nicht mehr existierenden Außenwelt abgeschnittenen Wissenschaftlerkolonie. Zunächst noch die Gesamtbilanz an lebendigem Fraueninventar, wie es sich nach 2 nachkatastrophalen Jahren darstellte. Von den 50 überlebenden Frauen waren 10 von Anfang an gebärunfähig. Der Rest brachte zum größten Teil nicht lebensfähige Kinder zur Welt. Von diesem Rest schwer beschädigter starben mit der Zeit noch die meisten. Zum Schluss blieben 8 Gebärerinnen und 10 Nichtgebärerinnen übrig. Die Gebärerinnen gebaren jedoch nicht einfach, was ihnen einfiel und wann es ihnen einfiel. Sie warfen alle 2 Monate regelmäßig 2-Monatskinder. Es sah so aus, als könnten sie die Kinder nicht länger austragen, nicht länger bei sich behalten. Mit 4 Kindern im Jahr statt bisher einem war ihre Leistungsfähigkeit völlig ausgelastet. Das ergaben die Versuche einwandfrei. Damit nun die Anstrengungen der Gebärerinnen nicht umsonst wären, mussten die Anstrengungen der Ärzte dahin gehen, für diese extremen Frühgeburten geeignete Apparaturen zu konstruieren. Die Embryos sollten in künstlichen Gebärmüttern am Leben erhalten werden. Das gelang auch nach einer Zeit hoher Ausfallquoten. Was aber das Wichtigste war, die Kinder waren ausschließlich männlichen Geschlechts. Es waren sogenannte Söhne. Was normalerweise für einen Vater ein Quell des Stolzes ist, ist in einer solchen Situation nicht immer praktisch. Wie sollte sich diese Gesellschaft vermehren? Waren sie nicht alle zum Aussterben verurteilt? Was die 10 nicht gebärfähigen Frauen betraf, so kam man überein, sie als Geschlechtswesen für die 250 Männer der Kolonie zu verwenden und einen halbwegs gerechten Stundenplan für ihre Benutzung zu erstellen. Einige der Männer fielen natürlich durch Homosexualität als Benutzer weg. Es war eine kleine Entlastung. Man nannte diese Nichtgebärerinnen Hetis, nach dem Vorbild der antiken Hetären. Die Gebärerinnen waren die Mütter, kurz Mutas. Da es aber auf die Dauer so nicht weitergehen konnte, ging es auch so nicht weiter. Diese hochtechnisierte Gesellschaft musste auf alle Fälle am Leben erhalten werden und sich weiter fortpflanzen. Daher kam es zu den folgenden Ereignissen, die unter anderem auch meine eigene Geburt mit einschlossen. Kostbarster Besitz. Das Kostbarste sind aber die Mütter. Sie gebären und gebären. Frauenkörper sind mir ein unangenehmer, Mutterkörper jedoch ein angenehmer Anblick. Leicht und organismusschonend sind die 2-Monatskinder. Sie dehnen nicht, sie zerren nicht, sie ziehen und sie reißen nicht. Sie flutschen einfach heraus. Und hinein in die Brutkästen, welche eine gelungene Verbindung zwischen Natur und Technik darstellen. Um die Technik der künstlichen Gebärmutter ist es kein Geheimnis mehr. Um das Werden und Vergehen in der Natur ist es noch ein großes Geheimnis. Wir wissen jedoch schon viel. Es ist mutterschonend und leistungsintensiv. Es ist unsere Leistung. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig unsere medizinische Abteilung für derlei eingerichtet war. Sie sind Spenderinnen von Leben. Wir sind die Erhalter von Leben. Wir sind die Schützer des Lebens. Wir sind die Verfechter des Lebensschutzes. Wir sind die Schützer der Embryos, der Kleinen und besonders Schwachen. Wir brauchen aber Töchter. Es genügt nicht, Männer zu haben, die sich die Welt untertan machen. Es muss auch Frauen geben, die den Männern die Welt angenehm machen, die sie sich untertan machen sollen. Der Mann ist die Suppe, die Frau das Salz dazu. Schützer zu sein, Schützer des Lebens, ist aber auch kein Schmutz. Wir könnten eine Auslesegesellschaft züchten. Wir haben nicht die geeigneten Leute dafür. Eine Gesellschaft von auserlesenen Söhnen und Töchtern würde uns bald verdrängen, würde bald die Väter überflügeln. So haben letzten Endes unsere beschränkten Fähigkeiten auch ihr Gutes. Es war eine einzigartige Idee, sie in Bienenwaben einzugießen. Sie an künstliche Überwachungs-, Ernährungs- und Befruchtungssysteme anzuschließen. Unsere Bienenkönigin. Sie in 8 kleinen, aber leistungsfähigen Intensivstationen festzuhalten. Sauber, hygienisch, ruhig, ständig unter Sedativa gehalten. Alle erfassbaren physiologischen Werte registriert und kontrolliert. Und überwacht. Schonendste Befruchtungs- und Gebärvorgänge alle 3 Monate wieder. Wir bekommen davon kaum etwas mit. Wir sind nicht nur Schützer der Embryos, wir sind auch Schützer der Mütter. Ihre Gedanken ruhen, ihre Körper arbeiten mit knappstem Brennstoffverbrauch auf Hochtouren. Unsere Bienenkönigin. Ihre Gedanken sind mit den Hohen, mit Mozart und Beethoven beschäftigt, ihre Körper mit dem Niedrigen, mit der Sohnesgeburt, welche aber auch ihren Platz und ihre Notwendigkeit hat für die Allgemeinheit. Kein Stäubchen geht verloren. Ihre Gedanken sind fast auf 0, ihre Körper fast auf 99. Und die Söhne wachsen in ihren kleinen gläsernen Kästen. Sie werden einmal wie wir Männer sein. Sie werden aber ihre Mütter nicht kennen. Wir haben eine Vergesellschaftung der Mütter durchgeführt, aber auch der Söhne und der Hetis. Es gibt nicht mehr mein Sohn, meine Frau, meine Geliebte. Es ist alles gemeinsames Eigentum. Was gerecht ist. Unsere Bienenkönigin. Wir sind die Bienenkönige. Was uns nicht hindern soll, uns weiterhin mit unseren Forschungen eine Enzymsteuerung betreffend zu befassen. Es wäre unsere einzige Möglichkeit, Töchter zu erhalten. Die einen zu unserer Vervielfältigung, die anderen zu unserer Zerstreuung. Jedem das Seine. Uns aber jedem alles. Seine, uns aber alles. Unsere Bienenkönigin. Eine natürliche Kopulation wäre viel zu anstrengend, könnte vorzeitigen Verschleiß verursachen. Und unsere Messergebnisse ungenau machen. An den infertilen Hetis ist nichts mehr zu verschlechtern. Aber auch nichts mehr zu verbessern. Ihre Köpfe sind angefüllt mit musikalischen Klassikern. Dies jedoch intensiver, möchte ich annehmen, als die durch Beruhigungsmittel gelehrten Hirne der Mutas. Sie sollen nicht denken, obwohl sie dazu in der Lage wären. Sie sollen uns ihre Körper zur Verfügung stellen, um uns wiederum das Denken leichter zu machen, um unsere Arbeitskraft wieder aufzufrischen. So tut jeder seine Pflicht, wohin er gestellt ist. Der eine im Kleinen, der andere im Großen. Sie sollen sich nicht auf Gustav Mahler, sondern auf unser Vergnügen konzentrieren. Damit wir uns anschließend auf das Wesentliche konzentrieren können. Es darf nie so weit gehen, dass Sie sich lieber mit diesem Mahler paaren würden als mit uns. Wäre es technisch möglich, dass auch andere Gedanken als schöne Gedanken in Ihre Köpfe gelangen? Hässliche Gedanken? Das ist natürlich denkbar. Daher gilt es, diese Daten von Ihnen fernzuhalten. Wir müssen sie absolut isolieren. Sedativa kommen in diesem Fall nicht in Frage. Sie würden müde Schneckentiere aus den Hetis machen, was unser Vergnügen senken könnte. Unser Vergnügen soll eher gehoben als gesenkt werden. Was noch gehoben werden muss, Ihre Weiblichkeit. Daher müssen wir Informationen, die diese Weiblichkeit nicht betreffen, von Ihnen absolut fernhalten. Ja, denn die Weiblichkeit, sie geht verloren, wenn man nicht genügend auf sie achtet. Neigen Frauen nicht emotionell dazu, sich auf einen bestimmten einzelnen Partner zu fixieren, das Körperliche mit Emotionen zu belasten? Daher wurden sie ja in Gemeinschaftseigentum überführt. Vielleicht sollten wir ihre Räume verdunkeln. Was man nicht sieht, kann man nicht lieben. Dann würden wir aber sie auch nicht sehen. Das wäre ein Schlag gegen unser Vergnügen. Dann können wir gleich funktionelle Puppen bauen. Das wäre im Kopf nicht dasselbe. Außerdem sollten sich die Schwulen hier aus der Diskussion raushalten. Irgendwann einmal werden wir ihre ewig gleichen Körper und Sätze satt haben. Wir brauchen junge, neue Hetis. Wir müssen die Mutas befähigen, Mädchen zu gebären. Wir müssen unser ganzes Augenmerk auf die Experimente mit der Enzymsteuerung richten. Wir brauchen neue Körper weiblichen Geschlechts. Zur Benutzung. Zum Privatgebrauch. Man benutzte also weiterhin die Hetis und man nahm sich der Mutas liebevoll an, die in ihren Bienenwaben, in ihren kleinen, technisch perfekt überwachten Intensivstationen dahindämmerten und nichts von den Embryos mitbekamen, die sie ausstießen. So war also die Geburtenrate auf das Vierfache angestiegen. Es waren immer noch Söhne. Man kann sich ausrechnen, wie viele geboren wurden, wenn jede Mutter im Jahr 4 Söhne zur Welt brachte. Die Brutkastenstation war bald die größte der Kolonie. Bald würde ein gewisser Sättigungsgrad erreicht sein. Noch waren sie alle Menschen, denkende Wesen. Was macht aus einem denkenden Menschen einen denkenden Unmenschen oder einen nicht denkenden Menschen? Nicht die Liebe jedenfalls. Sie ehren, auf dass sie lange leben auf Erden. Keine Ehrung. Aber präzise Überwachung. Wir werden ja auch nie mehr auf der Erde leben können. Söhne sind ein Glück. In diesen Mengen aber und ohne Töchter eine Gefahr. Eine Kultur, die alle ihre Mitglieder so befriedigt, wie unsere es tut, hat jedes Recht auf Weiterbestand. Früher hatte man auf der Erde Bienenstöcke. Eine Königin legte die Eier, eine riesige Menge davon. Sie lebte länger als alle Mitbewohner des Stockes und versorgte ihr Volk mit immer neuen Nachkommen. Sie, die Königin, wurde von gebärunfähigen Arbeiterinnen versorgt. Durch ein Königinnenhormon wurden diese Arbeiterinnen unfruchtbar. Vorerst sollten also die Hetis die Königin und die Brut betreuen. Später können wir diese Aufgaben den heranwachsenden Söhnen übertragen. Ich denke, dass dieses Wesen einmal meine Frau war? Ja, sie ist zweifellos ein abscheulicher Anblick, wenn sie die Geburt durchführt. Wie abscheulich muss jetzt die Geburt eines 9-Monats-Kindes gewesen sein? Mit geschwollenen Bäuchen, was ihr zum Glück wegfällt. Hässlich, aber nützlich und notwendig. Ich ekle mich bis zum Erbrechen. Sie sehen aber doch ganz gesund und blühend aus. Ist das mein Junge? Oder das? Sie sehen alle gleich aus. Lauter schlagende Mutterherzen schlagen hier direkt unter lauter glücklichen Mutteraugen. Es muss doch ein Geheimnis um die Mutterschaft sein. Es muss ein wunderbares sein. Wo sonst kann man eine Ansammlung derartig produktiver Unterleiber sehen? Nur bei uns, im Bienenstaat. Man sagt, dass in alten Primitivkulturen die Mütter in hohem Ansehen standen. Das stimmt, das habe ich auch gehört. Hier können wir beobachten, dass das Gebären von Nachkommen eine Tätigkeit ist, bei der das Gehirn keinerlei Anteil übernehmen muss. Das Gehirn ist eingeschläfert. Trotzdem flutscht und rutscht es. Oben ist Stille, unten Betrieb. Auf der Erde gab es primitive Tiere, wir wissen es, aus den Aufzeichnungen, die je nach Umweltbedingungen, ja sogar je nach Anheftungsort ihrer Larven, Söhne oder Töchter zur Welt brachten. Männchen konnten sich auch ohne Anwesenheit des Weibchens bilden, wenn zum Beispiel der Kaliumgehalt des Meerwassers künstlich erhöht wurde. So kann angenommen werden, dass die Männchen lediglich durch Hemmung der weiblichen Anlagen entstanden. Seltsam. Sogar eine Geschlechtsumwandlung konnte erfolgen, wenn erwachsene Weibchen durch Hunger oder durch Erhöhung des Kaliumgehalts allmählich verkleinert wurden. Die Verkleinerung bestimmte also das männliche Geschlecht. Durch Selektionsversuche konnten aber auch noch einige Generationen Tiere erhalten werden, die dauernd Männchen blieben. Soweit der alte Borstenwurm. Bonilia viridis. Wir werden sterben und einen Staat von Söhnen zurücklassen, der ebenfalls langsam aussterben wird. Wir werden Greise mit einem männlichen Hofstaat werden. Ein weites Feld für die Päderasten unter uns. Irgendwann in dieser Zeit kam auch ich auf die Welt. Bestens versorgt und gewartet, unter Glas. Wie ein seltenes Insekt. Ihre großen Gesichter waren plötzlich da, wenn auch nicht oft. Sie kamen nur selten zu den Brutkästen. Pannen gab es keine. Aber irgendwann in dieser Zeit war es auch ein halbes Jahr her gewesen, dass der Computer eine merkwürdige Diagnose erstellt hatte. Das heißt, nach einem halben Jahr wurde man darauf aufmerksam, dass das ein seltsames Phänomen wäre. Es wurde nämlich festgestellt, dass in diesem halben Jahr keine Verschlechterung des Zellstoffwechsels zu erkennen war. Auf völlig ungeklärte Weise wurden eine Reihe von Stoffwechselprodukten, die durch ihre Anhäufung in der Zelle eine Verschlechterung des Membranverhaltens und damit die Zellalterung bewirken, offensichtlich abgebaut. Man hätte das gar nicht so rasch herausbekommen, wenn nicht einige homosexuelle Freizeit-Muta-Beobachter, die sich einen Spaß daraus machten, die Gebärvorgänge zu beobachten und mit ihren Favoriten originelle Witze darüber zu reisen, bemerkt hätten, dass die Gebärerinnen trotz der überhohen Geburtenzahl noch immer erstaunlich frisch aussahen, ja, geradezu verjüngt wirkten. Am übergroßen Glück konnte es nicht liegen. Sie lagen ja ständig im Dämmerschlaf. Woran lag es also? Die Untersuchungsergebnisse wurden überprüft und nochmals überprüft. Nur die Enzymsteuerung, die einen Komplex innerhalb der biologischen Überwachungs- und Steueranlage darstellte, konnte die Ursache sein. Das ergab allerdings neue Perspektiven. Ob das bei uns Männern auch wirkt? Die Zellalterung ist stark verlangsamt. Die Ergebnisse sind eindeutig. Ob das bei uns Männern auch wirkt? Wenn ja, dann bedeutete es die Verewigung unserer Körper und unserer Intelligenz. Es bedeutet die Verewigung von etwas, das mehr als verewigenswert wäre. Es bedeutet die Verewigung des Einzigen, das zu verewigen sich lohnt, unserer. So wie unsere Gehirne. Leider werden auch die Gebärerinnen mit verewigt. Das ist unvermeidlich. Außerdem müssen wir auch die Hetis verewigen lassen, weil die Hetis wiederum uns immer nötig sein werden. Es ist verfrüht, von Verewigung zu sprechen. Sagen wir, eine Verlängerung unserer physischen Existenz auf etwa das 4- bis 5-fache, wenn die Prognosen stimmen. Sie machten natürlich sofort Selbstversuche. Das Ergebnis war positiv. Es wirkte auch bei Männern. War das ein Jubel bei den sonst so nüchternen Spezialisten und Fachleuten? Wir sind unsterblich. Wir sind unsterblich. Wir sind unsterblich. Wir sind unsterblich. Zumindest werden wir erst sehr spät sterben. Unser Tod ist in weite Ferne gerückt. Das ändert vieles. Wenn nicht gar alles. Das ändert nichts daran, dass auch weiterhin an einer Tochtergeburt gearbeitet werden muss. Wenn schon nicht zur Fortpflanzung unserer Söhne, so doch zu unserem eigenen Genuss. Zum Genuss der Bienenkönige. Ist aus unserer erreichbaren Nähe in eine neblige Ferne gerückt. In eine Ferne, die noch jenseits aller Zukunft liegt. Wir sind die Bienenkönige. Wir werden weiterleben. Dank dem Enzymaten. Dank unseren Gehirnen. Wer ein König ist, hat auch die Fähigkeit dazu, einer zu sein. Wir sind Könige aufgrund unserer absoluten geistigen Überlegenheit. Dank unserer Überlegenheit über einige Kleinkinder und Frauen. Immerhin... Diese Kontrastmittel sind dafür gut zu zeigen, was es für Unterschiede geben kann und wie groß diese sein können. Der Enzymat wird diese Ausgangssituation bis in alle Ewigkeit hinein konservieren und stabilisieren. Das änderte tatsächlich alles. Nachdem aber die erste Freude abgeklungen war, sah man viele Probleme zwar gelöst, sah man viel Zeit vor sich, um die biologischen Experimente zu verbessern, sah man aber auch einige neue Probleme auf sich zukommen. Frage: Was tut eine Königsgesellschaft, um sich perfekt funktionsfähig und leistungsaktiv zu erhalten und doch dabei keine jüngere Konkurrenz zu bekommen? Auswahlverfahren. Wir müssen die Fragen zur Auslese ausarbeiten. Mit wie vielen Jahren wollen wir es anwenden? Also Entwicklungspsychologen sagen, 12 wäre das richtige Alter. Noch nicht richtig aufsässig, aber schon vernünftig. Es müssen Prüfungsfragen ausgearbeitet werden. Eliminiert werden muss Folgendes. Alles zu intelligent ist, könnte uns einmal gefährlich werden. Und alles zu dumme. Es könnte unseren Aufschwung hemmen. Genommen wird nicht, was kommt. Genommen wird, was wir bestimmen. Wir werden das übrig bleibende absolute Mittelmaß für einen beschränkten Aufgabenkreis ausbilden und erzielen. Wir werden Instruktoren für sie programmieren. Wir haben ja noch die früheren Energieüberwachungscomputer. Ja, wir haben sie für die biologische Überwachung umprogrammiert. Jetzt können wir sie auch für die Ausbildung verwenden. Der Aufgabenkreis der übrigbleibenden Söhne wird bis hierher und nicht weitergehen. Es muss für alles eine natürliche und vernünftige Grenze geben. Ohne Grenze keine Grenzüberschreitung. Die wir verhindern müssen, mit allen Mitteln. Durch absoluten Informationsstopp. Sie sollen nur wissen, was sie wissen sollen, sonst nichts. Sie müssen uns beeilen, sie wachsen wie die Krautköpfe. Wäre es nicht einfacher, die Insemination zu reduzieren, weniger Söhne zur Welt bringen zu lassen? Damit wäre das Problem der Überbevölkerung kein akutes. Wenn wir dieses Problem auf die scheinbar natürliche Weise angehen, dann können wir doch keine Auswahl mehr treffen. Dann müssten wir nehmen, was kommt und wie es kommt. Das kann schlecht oder gut sein. Wir wollen auf die Aufzucht keinen Einfluss nehmen. Wir wollen das fertige Produkt jedoch 7, 7 und nochmal 7. Der beste Durchschnitt soll überleben dürfen. Das ist die Lösung. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch sowohl für die Organbank als auch für die Biosteuerung der Mutas gesundes, junges Grundmaterial brauchen, menschliches Material. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Reihe von wesentlichen Grundstoffen vom lebenden Exemplar beziehen. Sie sind schließlich somit genauso wichtig wie die Lebenden, die im Arbeitsprozess eingegliedert sind. Sie sind vielleicht sogar wichtiger für die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit ist es, was zählt. Jeder an seinem Platz, wohin er gestellt ist. Die Mutas zum Gewähren, die Hetis zum Vergnügen. Die Söhne dort, wo wir sie hinlassen. Wir dagegen sind überall. Die Söhne sind vielleicht sogar die wichtigsten, da sie uns mit den Rohstoffen für die Unsterblichkeit versorgen. Die eliminierten Exemplare sind vielleicht sogar die allerwichtigsten. Sie versorgen uns mit Frischorganen, wenn etwas kaputt geht. Eine schöne Aufgabe für einen jungen Menschen. Ich, als ich noch jung war, ich hatte meinen rechten Arm für solch eine Aufgabe gegeben. Vielleicht muss bald einer von denen tatsächlich seinen rechten Arm oder sogar noch mehr geben. In so großer Jugend schon mitarbeiten zu dürfen am Aufbau des großen Ganzen. Eines Ganzen, das nur wir zu übersehen und kontrollieren vermögen. Die Ausfallquote muss ziemlich hoch gehalten werden. Wir haben einen hohen Geburtenüberschuss. Und wie hoch wird dieser erst in 50 Jahren sein? Ja. 12 ist das richtige Alter. Da verabschiedet man sich noch ohne Gegenwehr vom Leben. Wir werden noch immer an Sie denken. Sie werden in uns weiterleben. Möglicherweise sogar in Gestalt einer Niere oder eines Herzens. Wer weiß. Wir werden das absolute, perfekte Mittelmaß züchten. Natürlich müssen auch später noch die Alten und Leistungsschwächeren ausgemerzt werden. Vielleicht findet sich auch für Sie ein Plätzchen, ein guter und sinnvoller Verwendungszweck. Damit Sie sich noch im Tode nicht allzu unnütz vorkommen müssen. Ein bestechender Gedanke. Die Tochtergeburt. ist auch noch ein ungelöstes Problem, das wir aber lösen werden. Die Hetis ekeln mich an, mit ihren immer gleichen Körpern und Gesichtern. Jetzt aber immerhin alterslos. Für Geduld. Die Tochtergeburt kommt noch, Nachschub ist in Sicht. Selbstverständlich darf nur unser Königssamen Frucht tragen. Selbstverständlich wird zur Insemination nur unser eigenes Schwärmer zugelassen. Selbstverständlich wird den Söhnen der Umgang mit den Hetis streng untersagt. Ein guter Vater muss auch verbieten können. Es wird einen totalen Luststopp auf hormonalem Weg geben. Kastration wird gar nicht nötig sein. Sie sind nicht zu unserem Vergnügen da, sondern zu unserer Entlastung. Wenn Sie uns alle Arbeiten abnehmen, die wir jetzt noch selbst machen müssen, können wir uns ausschließlich auf die Vertiefung unseres technologischen Wissens konzentrieren. Sie sind nicht zum Vergnügen geboren worden. Sie sind als unsere verlängerten Arme, Beine und Gliedmaßen geboren worden. Auf diese Weise vergingen arbeitsreiche 12 erste Jahre im Binnenstaat. 12 Jahre hatten die Könige für die erste Generation ihrer Söhne festgesetzt. Nach diesem Zeitraum wollten sie die erste Auslese treffen. Die Zeit war reif für einen kleinen Test, ein Quizspiel, bei dem die meisten Kandidaten vorzeitig ausscheiden mussten. Nur, dass es kein Spiel war, obwohl die Jungen in den ersten Generationen das Ganze noch als Spiel hinzunehmen schienen. Meine frühesten Erinnerungen sagen mir heute, dass einige später wohl etwas geahnt haben müssen. Aber laut sprach man darüber nicht. Später ging man dazu über, die Ausscheidenden als Träger einer ehrenvollen Aufgabe zu deklarieren, sie sofort der Medizinabteilung als lebende Organbanken und als Organismen zuzuführen, die lediglich dazu dienten, eine Reihe von Verbindungen für die Biosteuerung der Frauen und Könige zu liefern. Sie hätten, hieß es, in der Medizinabteilung jede Vergünstigung und wären von der Arbeit befreit. Die Jahre vergingen also, und aus Kindern wurden Testpersonen. Die Könige jedoch blieben immer Könige. Die ersten Tests begannen. Der Instruktorcomputer hielt noch eine kurze Antrittsrede, um die menschliche Note des Verfahrens zu betonen. Dieser Programmpunkt sollte später gestrichen werden. Es war das erste und letzte Mal, dass die Söhne wie Menschen angesprochen wurden. Ein kleiner Scherz der Könige. Die Edukationsmaschine arbeitete natürlich fehlerlos. Wenn die Lösung der Testaufgaben zu gut oder zu schlecht gelang, war es absolut tödlich für die Kandidaten. So aufgeregt, konnte mich nicht konzentrieren. Obwohl wir dir hier keine Aufregung und wenig Wissen beibringen. Wollen wir unser erstes Versuchstier jetzt an die Infusion hängen? Oder habt ihr noch Fragen zum seelischen Allgemeinbefinden? Du bekommst jetzt eine kleine Spritze. Dann wirst du schlafen. Lange und tief. Warum soll ich denn schlafen gehen, Königsvater? Ich bin doch noch nicht müde. Ich bin doch eben erst aufgestanden und die Fragen waren ganz leicht. Es ist trotzdem nötig, dass du jetzt einschläfst. Damit du anschließend noch mehr ausgeschlafen bist. Nur wer schläft, wächst auch. Darf ich meiner Mutter das Testergebnis mitteilen, bevor ich gehe? Das Ergebnis war keineswegs glänzend. Sie wartet aber darauf. Wie weißt du denn, wer deine Mutter ist? Ja. In die Geburtenprotokolle kann doch niemand Einsicht nehmen. Ich habe mir einfach eine ausgesucht, Königsvater. Ich weiß nicht, ob es die ist, die mich geboren hat. Welche denn? Mutter 4. Ich nenne sie aber Abra. Sie würde dich nicht verstehen, wenn du sie so nennst. Doch, sie versteht alles. Nicht gerade ein Glanzstück, dieser Sohn von uns. Darf ich jetzt zu ihr gehen? Sie wartet sicher schon. Sie kann nicht warten, weil sie keinen Begriff von Zeit besitzt. Sie hat aber immer gewartet, bis ich erwachsen wäre. Das weiß ich. Los jetzt! Kann ich dann zu Abra gehen, wenn ich diese Spritze bekommen habe? Wenn du dann noch gehen kannst, dann kannst du gehen. Ganz sicher, Königsvater. Ich bin ein guter Marschierer. Ja, du bist gesundes Material. Stramme Beinchen, die hast du. Ich bin groß für mein Alter. Das Abschlussergebnis besagte, dass von 80 angetretenen Kandidaten nur 44 bestanden hatten. 36 waren negativ. Davon mussten 5 wegen zu hoher Intelligenz ausscheiden. Jene 44 Söhne, die im zulässigen Toleranzbereich lagen, wurden nun für ihre beschränkten, hochspezialisierten, wenn auch verantwortungslosen Aufgaben eingeschult. Die Medizinabteilung füllte sich mit potenziellen Organspendern und lebenden Enzymbanken. Die Ärzte konnten jetzt am lebenden Material lernen. Sie machten Fortschritte über Fortschritte. Das kam letzten Endes wieder der Allgemeinheit in Gestalt von Frauen und Königen zugute. Die Aussonderung der absoluten Mittelmäßigkeit war geglückt. Über die bescheidenen Aufstiegschancen bestimmten nur die Königsväter. Von den 5 überintelligenten Kandidaten zur Kaltstellung widersetzten sich übrigens alle ihrem Schicksal. Sie schienen etwas zu ahnen. Das war ein wenig peinlich für alle, aber man lernte ja erst. In einigen Jahren würde die Maschinerie reibungslos funktionieren. Der Bienenstaat war jetzt durchorganisiert bis ins Kleinste. Die Kinderkrankheiten waren ausgemerzt. Die Könige waren froh, dass man sich endlich auf seine Spezialgebiete konzentrieren konnte, ohne dass man durch die leidigen Verwaltungs- oder Organisationsaufgaben abgelenkt wurde. Und viele Söhne wurden auf schmerzlose Weise die leidigen Probleme mit dem eigenen Körper los. Die Tochtergeburt scheint mir nicht mehr eine derartige Notwendigkeit zu sein wie noch vor Jahren. Wenn man die Mädchen nicht zur Fortpflanzung braucht, schließlich sind wir beinahe unsterblich, dann kann man die Mädchen noch immer zum Vergnügen gebrauchen. Wir könnten eine Auswahl nach körperlichen Qualitäten vornehmen. Die Zeiten sind vorbei, in denen Frauen keine Aufgaben übernehmen durften. Nun könnten sie die Aufgabe unserer Zerstreuung übernehmen. Das erfordert einen ganzen Menschen, fordert aber die Frau bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Ach ja, die Auslese. Nur die Besten der Frauen werden gut genug sein. Und nur das Mittelmaß an Männern wird uns nicht gefährlich. Kleine, nette Mädchen. Das wäre hübsch, wenn auch nicht unbedingt notwendig. Nicht lebensnotwendig, aber hübsch. Etwas Natur in unser Heim. Mit unserem hohen Entwicklungsstand können wir uns ruhig ein bisschen Natur gönnen. Die Wissenschaft ist reiner Geist. Die Frau ist reine Natur. Hübsche kleine Mädchen, Kinder. Je höher unser Entwicklungsstand ist, desto mehr Natur brauchen wir. Das Äußerste an Natur sind schöne kleine Mädchen. Die äußerste Ausformung der Natur. Inzwischen werden wir unseren Hetis das Gesicht verhängen müssen. Um durch ihren immer gleichen Anblick nicht sofort alle unsere geistig-schöpferischen Kräfte einzubüßen. Was sagst du dazu, Heti? Ich sage, dass die absolute Schönheit Gustav Mahler heißt. Und diese auch ist. Sie denkt noch immer an diesen Musiker. Eine Sehnsucht in uns sagt uns, dass es außer euch noch etwas Besseres gibt. Nämlich das absolut Schöne in Gestalt Gustav Mahlers. Er ist so hoch über euch, wie das Schöne über dem Hässlichen ist. Manchmal glaube ich, sie hassen uns. Wir hassen sie auch. Das ist die einzige Belebung unserer erstarrten Beziehung. Es muss außer euch noch etwas Besseres geben, nämlich ein Leben ohne euch. Vielleicht braucht sie etwas medizinische Beruhigung. Damit sie dann da liegt wie ein toter Krebs mit offenen Scheren? Nein. Mit Gustav Mahler ist unser besseres Ich gestorben. Mit ihm ist die Schönheit hinausgegangen und das Hässliche in eurer Gestalt eingetreten. Du weißt wohl nicht, wie du mit uns zu reden hast. Lass ihn nur. Mir macht das Spaß. Die Flamme der Kunst wird noch emporflammen, wenn euer Stern längst im Sinken ist. Kam eines Tages ein Tag, an dem 40 Jahre vergangen waren. Ich war ein junger Operator. Den Test hatte ich an der oberen Grenze gerade noch bestanden. So muss es gewesen sein, denn zu Operatoren machten sie nur die intelligentesten. Ich muss um ein Haar meiner Liquidierung entgangen sein. Zu dieser Zeit schien die Macht der Könige auf ewige Zeiten gefestigt. Ebenso die Grundlagen ihrer Herrschaft. Ihre geistige Überlegenheit war gleichzeitig ihre Autorität. Auch ihr durchkalkuliertes Eliminationssystem von Menschen war gleichzeitig ihre Autorität. Sie besaßen die absolute intellektuelle und technologische Macht. Manchmal langweilten sie sich in einem Staat, der für sie aus Idioten bestehen musste. Aus Idioten allerdings, die sie selbst zu solchen gemacht hatten. Dann spielten sie Schach miteinander. Aber alle Partien gingen Remis aus. Sie waren einander ebenbürtig. Nach 40 Jahren waren auch die ersten Sklavengenerationen müde geworden, erfüllten ihr Plan soll immer schlechter, waren reif zur Auslöschung. Was man von ihnen noch verwerten konnte, verwertete man in der Medizinabteilung. Der Rest wurde einfach weggeworfen. Abfall. Wenn man etwas hatte, dann waren es Menschen. Etwas, wie heißt das Wort? Etwas müder. Was willst du damit sagen? Es ist, als ob ich schweres Metall in meinem Rücken hätte. Das ist ein Gefühl, das ich nicht kenne. Bei uns aus den ersten beiden Generationen habe ich schon oft über dieses seltsame, schwere Gefühl sprechen hören. Leg dich doch ein wenig hin. Dann sagst du einfach, dass du schweres Metall in deinem Rücken trägst. Hier Überwachungskomputer Argus 1. Sklave 46 der ersten Generation, hier in den Medizinraum 5. Sklave 46 der ersten Generation, gehe in den Medizinraum 5. Übernimmst du? Ja, geh nur. Ist hier noch frei? Ja, bitte. Dankeschön. Sag mal, wer bist du? Sklave 647, der fünften Generation. Zur Fortsetzung der Arbeit von 46 aus der ersten. Das muss ein Fehler sein. 46 wird gleich zurück sein. Er ist nur kurz in den Bio 5 gerufen. Er wird nicht zurückkommen. Ein jüngerer, stärkerer, klügerer will ihn ersetzen. Nämlich ich. Und was ist aus 46 geworden? Er hat mit seiner Existenz aufgehört. Er dient jetzt dem Wohl der Allgemeinheit, dem auch du bald dienen wirst. Nur die fünfte Generation, meine, wird ewig bleiben. Wenn die Königsväter das beschlossen haben, dann wissen sie auch warum. Ja, und sie wissen, dass die fünfte Generation, nämlich meine, ewig bleiben wird als die beste Generation. Und was geschieht mit der sechsten und siebten? Das sind doch noch Kinder. Sie wachsen aber. Niemals. Sie werden nie so groß und gut werden wie wir. Von den Fünfern. Ich werde sie beobachten. Vielleicht gibt es dafür sogar eine Prämie, wenn ich etwas selbstständig erforsche und beobachte. Dann helfe ich dir beim Beobachten und Forschen. Ich will auch eine Prämie bekommen. An diesem Tag, der ein Tag wie jeder andere war, dachte ein König gerade an seine Heti, was bereits ein größerer Genuss für ihn war, als bei ihr zu liegen. Als er sich endlich entschloss, doch zu ihr zu gehen, um seine Ergebnisse praktisch zu überprüfen, was er auch schon hunderte Male getan hatte, kam eine alles verändernde und entscheidende Durchsage. Chefbiologe Asimov in das Biolabor. Chefbiologe Asimov in das Biolabor. Versuchsreihe 1984, Ergebnis. Behandlung mit Corticosteroid CH 1297 bei Versuchsperson Anna führte zum gewünschten Ergebnis. Das kann doch nicht sein. Ein Mädchen. Mädchen. Wahnsinn. Mädchen. Hier sind Mädchen. Genau der Ergebnisse. Viel zu traurig. Ein Wahnsinn. Ein Mädchen. Das ist ein Wahnsinn. Was du die genauen Ergebnisse? Hör doch mal zu. Bei Anna Mädchen. Wurden offensichtlich die Sedative durch irgendeinen Irrtum, den ich noch nicht durchschaut, zu schwach dosiert. Das bedeutet, dass wir die Versuchsreihe fortsetzen, die Sedative aber möglicherweise sogar ganz absetzen werden. Und so geschah es. Die erste Tochter war geboren. Sie erhielt den Namen Patsy Melville, nach dem Vorbild der berühmten Patsy Melville, Nach dem Absetzen der Sedativa würde auch weiteren Tochtergeburten nichts mehr im Wege stehen. Die Mutas begannen sofort zu denken und ihre eingerosteten Gehirne zu bewegen, als ob sie am Spieß steckten. In der 27. Generation also war das Problem gelöst worden, das alle am meisten beschäftigt hatte. Es war, als ob der Hauch des Lebens sie alle gestreift hätte. Nachdem so lange Zeit der Hauch des Todes Sklaven und Kinder gestreift hatte. Wir haben die Blüten unserer Mutters Knospen getrieben. Die Tochterknospen. Unser Leben wird sich mit Söhnen und Töchtern bepflastern. Die Medizin wird Fortschritte machen. Das erste Pflaster, die Tochter, ist angekommen. Wir danken euch. Es ist ein großes Glück, dass wir in uns spüren. Das gute Glück. Etwas in uns hat immer zur Vollendung gedrängt. Nun ist die Vollendung unserer Person endlich gelungen. Sie heißt Tochter. Haben wir euch nicht eine unbeschreibliche Freude damit gemacht? Eure Freude ist auch unsere Freude. Unsere Freude kann durch eure nur vergrößert werden. Nur was euch Freude macht, macht auch uns Freude. Nun können wir das Muttergefühl in uns auch ausformulieren. Es heißt Tochter. Mama. Wir können wieder sprechen. Bravo, Mama. Bienenkönigin. Sie sprechen, Sie sprechen nicht. Nein. Ohne Beruhigungsmittel. Bisher hat das Glück in uns geschlummert. Wir konnten es nicht aussprechen. Mama. Nun sprechen wir es aus. Vielen Dank, Bienenkönige. Das Muttergefühl ist das Beste von allen Gefühlen. Auch das Vatergefühl ist schön. Noch an deiner lieben Hand, geführt durch Kinderland. War das ein Jubel, wie die sonst so ernsten Männer sich ganz der Freude, der Vaterfreude hingaben. Die Hetis, die sich im Augenblick niemanden hingaben, weil die Könige keine Zeit hatten, beschäftigten sich derweil intensiv mit Problemen außerhalb ihres beschränkten Aufgabenkreises. In mir auch. Auch in mir. Kannst du dich erinnern? Wie langsam aus einem tiefen Schlaf aus war. Dann hört man alles. Als ob die Sonne, an die wir uns plötzlich wieder erinnern konnten, hier unten aufgegangen wäre. Eigentlich verdanken wir es ja ihnen. Es war aber niemals ihre Absicht, seinen Verstand zu erreichen. Was sie erreichen wollten, waren Töchter. Und ihre Unsterblichkeit. Beides haben sie jetzt. Gut für sie, schlecht für uns. Sie wissen noch nicht, dass sie uns mit der Unsterblichkeit gleichzeitig auch unsere Denkfähigkeit gegeben haben. Wenn uns dieses besoffene Schwein nicht von der neuen Tochter erzählt hätte. Wie gut, dass wir uns die ganze Zeit verstellt haben. So sind sie nicht so wachsam gewesen. Es war richtig, unsere wiedererwachte Intelligenz vor ihnen zu verbergen. Es war richtig, sie in dem Glauben zu lassen, wir wären so dumm, wie sie uns gemacht haben. Wie sie uns gern sehen. Wir sind aber nicht so dumm. Wir haben über Mozart und Beethoven geschwätzt. In Wirklichkeit haben wir an ihren Tod gedacht. Wir haben über Fackeln und Kunst gestammelt, während wir uns ihren Untergang ausgemalt haben. In ihrer neuen Tochter feiern sie sich selber und ihr Wissen. Vielleicht haben sie uns unsere Kinder genommen. Jetzt brüllen sie wie die Ochsen vor Freude, dass sie wieder neue zustande gebracht haben. Die sie dann wieder umbringen können. Sollte es möglich sein, das Denken können, dem Glück, Kinder gebären zu können, gleichkommt? Sie würden es nicht glauben. Wir müssen jetzt schnell sein, sonst ist es zu spät. Sie werden noch staunen und sich wundern. Sie wollten, dass wir Ihnen ewig dankbar sind. Wir wollen mit der ewigen Dankbarkeit nun ein Ende machen. Wenn Sie sich vor unseren immer gleichen Gesichtern geekelt haben, so ist das nichts im Vergleich zu dem Ekel, den uns Ihre immer gleichen Schwänze bereitet haben. Die Mutter sind Ihnen ewig dankbar. Dabei bringen Sie Ihre Kinder reihenweise um. Sie haben sich in uns unerbittliche Feinde geschaffen. Sie haben sich in uns keineswegs Werkzeuge geschaffen. Sie wollten neue, frische, junge Geschlechtswesen. Sie wollen uns, die wir Ihnen lästig und langweilig geworden sind, eliminieren, sobald Sie neue Mädchen für Ihr Vergnügen gezüchtet haben. Unsere Existenz ist sehr begrenzt geworden. Sobald Ihre Töchter herangewachsen sind, sind wir überflüssig. Wir werden getötet werden, wie die alten Sklaven getötet werden. Von den Gebärerinnen gibt es keine Hilfe. Sie sind glücklich, wie nur Mütter glücklich sein können. Solange es keine weiteren fruchtbaren Wesen in der Kolonie gibt, ist Ihr Weiterleben gesichert. Sie sind die Favoritinnen. Dabei sind Sie nur Unterleiber. Wir müssen uns mit den Söhnen verbünden. Ihr Hirn ist zwar auch blockiert, aber aufnahmefähig. Wir können Ihnen Material liefern, das Sie in Ihren Köpfen speichern können. Sie müssen uns zuhören. Als kleine Spielzeuge können wir uns freier bewegen als andere. Sie halten uns für harmlos. Wir müssen schlau sein. Dabei hilft uns, dass Sie keine Schlauheit von uns erwarten. Sie sind uns an Wissen überlegen. Daher können wir Sie nicht überzeugen. Daher müssen wir Sie töten. Wissen kann man sich aneignen. Das Leben kann man nur verlieren. Wir müssen auch Ihre Geschöpfe, die Mutas, töten. Sie sind Frauen. Wie wir. Aber sie denken mit den Köpfen der Könige. Der Kopf muss sterben, wenn man etwas töten will. Wir brauchen Verbündete. Wir brauchen die Söhne. Und so gaben die Hethis ihr Wissen an die Sklavensöhne weiter. Es war schwer, diesen beizubringen, dass ihre Existenz genauso begrenzt wäre wie die der Hethis. Die Sklaven hielten sich aufgrund der geschickten Todespropaganda der Könige für unentbehrlich. Selbst im Tode noch für unentbehrlich. Das Wissen ihrer völligen Austauschbarkeit war ein schwerer Schlag. Ich, der ich immer geglaubt hatte, ich wäre unersetzlich und unsterblich, erfuhr plötzlich von meinem unausweichlichen Ende. Ich verstand plötzlich, dass hinter mir schon neue, frische, unverbrauchte Generationen an Arbeitern nachkamen, die mich spurlos verdrängen würden. Ich verstand, dass ich keine Arbeit tat, die nicht andere genauso gut tun konnten. Ich verstand, dass ich das absolute Nichts war. Plötzlich wollte ich ein Etwas werden. Plötzlich erschien es mir undenkbar, mit allem aufzuhören. Ich hing plötzlich am Leben. Je mehr ich Ursachen und Zusammenhänge begriff, desto mehr klammerte ich mich an meine Existenz. Je mehr ich verstand, desto weiter wollte ich leben. Wir beschlossen also, die Könige und die Mutas gemeinsam in ihren unzerstörbaren Plastikwaben zu ersticken. Wir beschlossen, die Öffnungen zuzugießen. Die Masse würde in Sekundenschnelle erstarren, poren und fugenlos. Die Kinder, die ja in unserer Obhut waren, würden mit uns weiterleben. Wir mussten ihre Väter und Mütter töten, um selbst weiterleben zu können, um ihnen ein Weiterleben zu ermöglichen. Es stimmte. Einer Schlange musste man den Kopf zerschmettern. Nur ohne Kopf war sie hilflos. Was ist Gustav Mahler gegen eine atmende Tochter? Nichts. Soeben schenkte ich als Zweite einer Tochter das Leben. Ja. Und ich als Dritte. Ich bin ja heute so glücklich. So glücklich. Sie waren alle tot. Uns blieben ihre Aufzeichnungen, ihre Maschinen und ihre Kinder. Wir konnten versuchen, einen Teil ihres Wissens zu erlernen. Wir wussten auch nicht, ob die drei Töchter, die da waren, fruchtbar oder nicht sein würden. Ob wir uns vermehren können würden oder nicht. Es war kein Problem für uns. Wir dachten nicht daran. Wir würden an die Oberfläche hinaufsteigen. Die Strahlung musste nach all den Jahren jetzt ungefährlich geworden sein. Wir hatten die Erde nicht gesehen, wie die Hethis. Es gab keine Könige mehr. Es gab nur noch uns. Sie sind tot. Wir haben keine Herren, keine Mütter und keine Väter mehr. Wir haben immer noch uns selber. Wir können einander nicht verlustig gehen. Auch Kinder sind nicht so wichtig, wie wir wichtig sind. Wir werden hinaufsteigen. Jetzt. Ja, los. Kommt. Was steht da? E-124-125. Hier links den Flur entlang. Wo sind wir hier? Auf der Versorgungsebene. Stockwerke, dann sind wir oben. Sind wir schon oben? Was sich hier erfüllt, sind keine typischen Frauenschicksale. Das Frauenschicksal haben wir hinter uns gelassen. Wir haben uns sogar mehrere Frauenschicksale hingesetzt. Warum geht es nicht weiter? Der Ausstieg ist zugeschmolzen. Hier ist ein Schalter. NSK2. Das ist doch der Code für Sprengung. Wie geschlagenes Eigelb. Diese Sonne ist wie ein Tropfen Rahm in einer Schüssel Wasser. Süßer Rahm. Darunter verbreitet sich eine bodenlose Landschaft. Der Horizont trifft sich mit dieser genannten Landschaft in einer Linie, die sich in der weiteren Ferne befindet. Wollen wir nicht versuchen, auf diese gedachte Linie, die keine reale ist, auf diesen Horizont zuzugehen? Er ist nicht zur Begehung vorgesehen, sondern zum Betrachten. Sonst würde die Landschaft uferlos über die Felder fließen. Über Felder, die es nicht mehr gibt. Seid leise, damit ihr die Kinder nicht weckt. Wir müssen diese Leere mit uns anfüllen. Es ist so leer. Man hat Angst, dass die Oberfläche abkippen könnte und uns davonschleudert. Wir haben nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen. Werden uns aber trotzdem im Auge behalten. Wir sind wahrscheinlich für diese Lehre eine unzumutbare Belastung. Die Sonne ist wie ein Tropfen Rahm in einem Wasserglas. Du, wir müssen anfangen, ein Gefühl für die Welt zu entwickeln. Für die Welt, in deren Lehre wir eine unzumutbare Belastung sein müssen. Es ist noch sehr die Frage, ob wir uns dieser Welt überhaupt zumuten können. Ob wir unsere momentane Zielstrebigkeit der Ziellosigkeit dieser Landschaft aufpropfen können. Deren Ziel nur eine gedachte Linie ist. Bleibt nur noch die Frage, ob wir uns dieser Erdoberfläche überhaupt zumuten können. Ja. Ob wir nicht eine zu große Belastung darstellen. Ob diese Oberfläche uns wird ertragen können. Wenn wir schon nicht verloren gehen können, ist noch sehr die Frage, ob wir erträglich sein werden. Ob wir zumutbar sein werden. Ob nicht schon unser Atem zu schwer sein wird. Die Bienenkönige. Ein Science-Fiction-Hörspiel von Elfriede Jelinek. Es sprachen Rolf Becker, Hans-Peter Bögel, Kirsten Dehne, Peter Fricke, Cornelia Frobes, Hannelore Hoger, Max Kirste, Eva-Maria Klatt, Stefan Koboff, Marianne Lochert, Hannes Messemer, Joachim Notke, Wiebke Paritz, Matthias Pondier, Christa Rossenbach, Walter Andreas Schwarz, Helmut Wöstmann und Manfred Zapatka. Elektronische Musik Gottfried Hüngsberg. Ton und Schnitt Walter Jost und Brigitte Herrmann. Regie Hartmut Kirste.